In unserer Reihe 50 Jahre Deutschlandfunk möchten wir Ihnen in loser Folge herausragende Hörspielproduktionen unseres Senders vorstellen. Im April 1991 fand im Zeichen der Europäischen Radiowoche ein ungewöhnliches Ereignis im internationalen Rundfunk statt, nämlich die fast gleichzeitige Ursendung des Hörspiels »Das Treffen in Valladolid« von Anthony Burgess. Das Projekt war entstanden im Auftrag der European Broadcasting Union. Und nahezu alle Radiosender zwischen Island, England, Israel, Polen, Portugal, Frankreich, Griechenland, Irland und der Türkei haben dieses Hörspiel des berühmten englischen Schriftstellers in der jeweiligen Landessprache produziert und europaweit an einem Abend gesendet. Für den gesamten deutschsprachigen Bereich konnte der damalige Hörspielleiter, der Schriftsteller und Lyriker Jürgen Becker, das Stück im Deutschlandfunk exklusiv produzieren. Anthony Burgess erzählt von einem Treffen der beiden großen europäischen Dichter William Shakespeare und Miguel de Cervantes. Den Schauplatz hat Burgess in Spanien platziert, in Valladolid, wo im Jahr 1604 zwischen Briten und Spaniern der große europäische Frieden ausgehandelt werden sollte. Im Anschluss an unser Hörspiel wird Michael Langer, wie in jedem Monat, in seiner Sendung »Cinch – Ihre Verbindung zur akustischen Kunst« einen Ausblick auf unser Hörspielprogramm geben. Das Treffen in Valladolid von Anthony Burgess. Guter Freund, um Jesu Willen versag es dir, im Staub zu wühlen, der eingeschlossen hier. Wer diese Steine schont, dem sei's gelohnt, doch wehe dem, der meine Knochen entwohnt. No puede ser de él. Diese Zeilen hat unmöglich er geschrieben. Sie sind sehr ungeschliffen. Wie der Stein. Ich wette, der Steinmetz schrieb sie. Nicht einmal werdet ihr in seinen Stücken den Namen Jesu finden. Er hatte große Furcht vor Gotteslästerung. Wann genau starb er? Am 23. April in diesem Jahr unseres Herrn 1616. El 23 de abril? Merkwürdig. Unser Herr Miguel de Cervantes starb am selben Tag. Am selben? Pero sí. Ich stand, möge seine Seele ewigen Frieden haben, an seinem Totenbett. Verzeiht, es ist unmöglich. Das ist kaum eine Woche her. Und ihr habt keine Flügel. Ihr vergesst, amigo, dass unser spanischer Kalender dem euren 10 Tage voraus ist. Ach ja. Selbst hier, scheint's, hat Cervantes ihn um eine Pferdelänge geschlagen. Um eine Pferdelänge? Na, na, na, na, na. Oh. Diese Dame in Schwarz mit dem säuerlichen Gesichtsausdruck, seht ihr, ist Shakespeares Witwe. Su viuda. Wir sollten hier unsere Aufwartung machen. Frau Anne? Bitte? Pardon, ich bin Richard Burbage, enger Freund und Mitspieler. Mitspieler? Mitspieler des Verstorbenen. Unser aufrichtiges Beileid. Mis sinceras condolaciones, señora. Dieser Herr kommt aus Spanien. Ihr seht, auch Europa nimmt teil an den Trauerfeierlichkeiten. Don Manuel de Pulgar Garganta, Señora. Ich habe Ihren Mann in Valladolid vor vielen Jahren kennengelernt, als der ewige Frieden zwischen unseren Nationen erklärt wurde. Er war ein großer Mann. Ein Mime und ein Papist. Ein spanischer Papist zudem. Ihr verunstaltet eine christliche Feier, ihr beide. Perdone, Señora, Spanien ist auch ein christliches Land. Außerdem bin ich längst kein Papist mehr. Und ich bin längst kein Mime mehr. Und meine Mutter, Señora, war ebenso eine Engländerin wie ihr. Dass er nach Europa fuhr, war beklagenswert und schändlich. Schlimmer noch, als dem unsittlichen Schauspielgewerbe anzuhängen. Madame, ich will nicht von ihm sprechen. Bewahret eure unsterblichen Seelen. Einen schönen Tag noch. Olé, Mujeres. Beklagenswert, schändlich. Wir haben in Spanien gute Arbeit geleistet. Wir besiegelten einen ewigen Frieden. Seht ihr das nicht so? Sí, amigo. Es war eine gute Zeit. Ja. Natürlich waren wir alle 11 Jahre jünger. Bienvenidos a España, señores. Willkommen in Spanien. Wir sind die englischen... Ihr braucht euch nicht vorzustellen, Señor. Eure Gesichter und Stimmen sind alle ausreichend vertraut. Ich habe euch im Globe in London gesehen. Señor Burbage, wenn ich nicht irre? Ja. Ich bin Don Manuel de Pulgar Garganta. Euch als Dolmetscher zu Diensten während dieser langen Verhandlungen für einen ewigen Frieden. Ganz der Eure, Sir. Wir von den Kingsmen sollen so etwas wie Honig auf das fade Brot der Politik streichen. Die tagtägliche Mühle der diplomatischen Winkelzüge. Nun, es ist eine Erleichterung, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Seht den Herrn dort drüben am Poller. Er hat den schwächsten Magen von uns allen. Das wird wohl euer celebre Señor Shakespeare sein. Ihr kennt uns alle, bei Gott. Sí. Ein Spanier in London, ich will euch nicht kränken, kann nichts im Sinn gehabt haben, als zu spionieren. Nun, nichts anderes gebe ich vor, Señor. Meine englische Mutter war Rom treu ergeben und das war, möchte ich sagen, ein Anreiz. Große Staatsangelegenheiten sind schwer für die kleinen Leute, wie sie zu sagen pflegte. Pero basta adesso, genug davon. Wir reiten nach Valladolid. Zu Diensten. Und wo genau ist Valladolid? Ihr seid herzlich willkommen, Señor Shakespeare. Eine schöne Strecke wegs über das kantabrische Gebirge. Doch dann unsere königliche Residenz Valladolid. Ihr werdet beeindruckt sein, Señor. Unsere Rosinanten, verzeiht Pferde, sie sind eher zäh denn schön. Die schönen Rösser gehen an Lord This and That und Earl So and So. A cavallo! Nun, dann wollen wir mal abziehen. Männer, zu Pferde im Namen des Königs. Im Namen des Königs! Zu Pferde! Im Namen des Königs! So, der Stadtrand. Unsere Reise ist beinahe vorüber. Hm. Hier treffen sich die Flüsse, die Pisuerga und die Esgueva. Hm. Die Kathedrale vor uns ist funkelnagelneu, knapp 20 Jahre alt. Hm. Die ganze Stadt wurde 61 von einem bösen Feuer zerstört. Oh. König Philipp, der hier geboren wurde, ließ alles wieder aufbauen. Sehr schön. Erst vor 99 Jahren starb hier Cristoforo Colombo. Hm? Christoph Kolumbus. Wir haben schon unsere berühmten Namen. Und hier ist die Wohnung eines noch lebenden berühmten Mannes. Señor Miguel de Cervantes Saavedra. Oh, seht, er kommt gerade aus dem Haus. Er schaut weder links noch rechts. Er scheint nicht zu sehen. Blind? Er ist ein Mann ohne Freunde, Senor. Ein Prügelknabe der Welt, die er in seinem Kopf neu erschafft. Er ist alt. Seht, schon 57 Jahre. Ganz grau. Anlässlich der Friedensfeierlichkeiten wird ein Stück von ihm aufgeführt, aber es liegt ihm nichts daran. Er hat als Sklave auf maurischen Galeeren geschuftet und dann hat er sich wie ein Sklave im spanischen Theater in die Riemen gelegt. Ohne Belohnung. Es geht eben nichts über Talent. Klingt nicht wie ein Willkommen. Was bedeutet dieses Geschrei? Das Gekritzel an der Mauer da? Es bedeutet, lang lebe der Frieden für ein paar Tage. Nieder mit den Engländern. Ich entschuldige mich im Namen meiner Landsleute. Es müsste heißen, nieder mit den Briten. Mit eurem neuen schottischen König seid ihr eine andere Nation geworden. Ah, ahí viene el obispo. Der Bischof kommt, euch alle zu begrüßen. Entschuldigt mich, ich sehe unseren Dichter Gongora. Er winkt. Ich bin gleich zurück. In olio regionem nostram. Et venit in odore heretico. Non Was sagt er? Et non decet credere. Quod pax iste. Odore heretico, etwas des Inhalts, dass wir nach Ketzerei riechen und man Abirrung vom wahren Glauben nicht billigen darf. Worte dieses oder eines ähnlichen papistischen Inhalts. Er erwähnte Calvin. Man sollte ihm sagen, dass wir genauso gegen Calvin sind wie seine Unheiligkeit in der römischen Stadt. Calvin gleich Puritanismus, gleich Schließung der Theater. Cui secunde post dissolutionem matrimonie legitime regine Katharine vere filie Hispanie rex. Jetzt etwas über den unanständigen Harry Tudor und seine 10 Frauen und eine teuflische Kirche, die eine morganatische Gabe war. Ein guter Ausdruck. Muss ich mir merken. Dies ist ein unanständig schmutziger Ort. Und die helle Sonne zeigt es besonders deutlich. Zerlumpte Straßenjungen und Bettler zeigen ihre schweren wie Orden. Vor lauter Gestank hat mein Pferd ein paar dampfende Haufen, groß wie Weltkugeln, zusätzlich aufs Pflaster gesetzt. Das besteht, dünkt mich, aus nie weggeräumtem Dung. Mein Magen verheißt sich zu heben. Er ist immer so viel verheißend. Schau, nun segnet er mürrisch die Verheißung eines schönen, gerechten Friedens mit schmutzigem, aber zweifelsohne heiligem Wasser. So, es ist vollbracht. Es geht erst los. Und mein Magen sagt, nein. Caballeros, jetzt werdet ihr edlen Gesandten feierlich davongeführt. Euer bescheidenes, aber sauberes Gasthaus erwartet euch. Ich nehme nicht an, ihr habt schmetternde Willkommenstrompeten erwartet. Unser Dichter Gongora schreibt darüber, als sei alles bereits vorbei. Und da ihr unser Kastilisch nicht versteht, habe ich eine Übersetzung angefertigt. Con su permiso. Wir führen einen Umzug auf bloße Zierde, auch Fiestas dröhnend Augenkitzel für die Gesandten und ihre Spitzel, die kommen in lutheranischer Begierde. Luther ist reich, aber wir sind arm. Auf den Frieden piss ich, volles Rohr. Die Komik entleert ihren Darm für den Don und Sancho und sein Langohr. Nun, so ungefähr. Verzeiht den holpernden, stolpernden Reim, Herr Shakespeare. Wer sind der Don und Sancho? Ihr werdet sie morgen in der Stierkampfarena sehen. Was? Ihr veranstaltet hier Stierhetze? Como? No, keine Hetze, Senor. Einen ehrlichen Kampf zwischen Stier und Mensch. Es ist das Christus- und Mithras-Opfer zusammengenommen. Manchmal stirbt der Stier, manchmal der Mensch. Der Mensch wird mit hohen Ehren begraben, das geröstete Fleisch des Stieres wird dem Volk vorgeworfen. Nur die Pferde leiden immer, das spielt aber keine Rolle. Sie haben ihre besten Jahre hinter sich. Es sind bloß alte Gäule, bloße Rosinanten. Ihr redet immer von Rosinentanten. Was ist das? Rosinantes, Senor. Der Don wird morgen im Ring auf einer reiten. Ihr werdet es alle sehen. Ich werde nicht da sein. Du musst, Will. Der Stellvertreter des Lord Chamberlain wird unsere Häupter zählen. Wir sind königliche Kammerdiener und haben unsere Pflichten. Ich bin nicht nach Spanien gekommen, um der Folter von Pferden zuzusehen. Muy, Señor mio, ihr könnt schrecklicheren Folterungen zusehen. Die Inquisition macht schauderhafte Dinge mit Ketzern. Verstehe. Und wir sind Ketzer. Der Fluch eines protestantischen Gottes auf eure spanischen Fliegen. Kommt, kommt. Zu eurem Gasthaus. Ich kann euch versichern, eure Betten werden ohne Flöhe sein. Oder zumindest so gut wie. Na, schon besser. Was machen unsere Jungs? Holen sich die spanische Seuche? Die Kostüme sind immer noch feucht. Sieh dir das an. Die Dolche haben Rost angesetzt. Was sie machen, oh. Sie suchen sich hübsche spanische Jungen oder maurische Huren. Auf die Füße, Burschen. Ich bin nicht Bursche, wer auch immer ihr seid. Und ich darf sehr darum bitten, dass ihr euch bessere Manieren zulegt. Hinaus mit euch und angeklopft. Ich bin seine Lordschaft, der Earl of Rutland. Verantwortlich, wie ihr wohl wissen solltet, fürs Entertainment. Ich nehme an, ihr zwei seid Darsteller. Ich bin William Shakespeare, Gentleman. Und dies ist Herr Burbage, allemal Gentleman. Wir akzeptieren eure Unverschämtheit als das Recht eures Standes. Was wünscht eure Lordschaft? Eure eigene Unverschämtheit ist notiert und wird zu gegebener Zeit gemäße Folgen nach sich ziehen. Für nun behaltet dies. Heute Abend werden nach dem in Spanien üblichen späten Essen Bühnenstücke in der großen Aula der Universität aufgeführt. Erst kommt ein spanisches Stück und dann eine eurer Komödien. Am besten ihr kürzt und kürzt noch einmal, damit euer edles Publikum nicht Überdruss verspürt. Soweit meine Anweisungen, Herr Garbage und Herr Shakespeare oder wie immer ihr heißt. Guten Tag. Wahnsinn. Ich bin zu alt für solchen Wahnsinn. Du bist gerade erst 40. Beinahe 41. Die Spanier werden nichts von unseren Komödien verstehen. Wir wollen ihnen die wahrhaft blutigen Teile aus Titus Andronicus geben. Ich bin in dieser königlichen Stadt ständig dem Kotzen nahe. Soll sich heute Abend auch dem stärksten Spanier der Magen umdrehen. Vergewaltigung und Verstümmelung und siedendes menschliches Fleisch in einem Topf. Zumindest werden sie nicht gähnen. Wir sind gleich dran. Oh, mir ist schon wieder schlecht. Halt deine Visage still, sonst kommt dir Schminke ins Auge. Die sind schon fertig? Ja. Von wem war das Stück? Er nennt sich Lope de Vega Carpio. Und sein Stück hieß, lass mich sehen, La Boba para los otros y discreta para si, was immer das heißen mag. Der Titel ist zu lang. So, ha! Übertrefft das einmal, ihr englischen Barbaren. Was übertreffen? Und wer seid ihr überhaupt? Lope de Vega Carpio, Stückeschreiber. Ich meine das Stück, dem beizuwohnen, ihr versäumt habt. Ich kenne eure Stücke, verpatzt und zusammengeschustert. Ich kenne euch, Engländer. Ich habe unter dem Duque de Alva und dem Marqués de Malpica gedient. Ich habe sogar 1588 in der Invincible Armada gedient. Ihr habt Prügel bezogen. Gott blies mit seinem Winde. Der Teufel blies. Ich kenne euch, sage ich, und ich pfeife auf den Frieden, der zwischen unseren Nationen erklärt wird. Ich kenne eure Codicia, eure Habgier, eure Blutrünstigkeit. Ihr seid eine Rasse, die von Rindfleisch und Pudding und Ale aufgedunsen ist. Mein Herr, mäßigt und den euch. Ansprüchen des Geistes und des Intellektes sämtlich gleichgültig gegenübersteht. Ich kenne das Stück, das ihr vorführen wollt. Titus Andronicus. Ich habe es in London gesehen, der abscheulichen Zitadelle des Feindes. Ihr wollt die Blume einer überlegenen Nation mit der kruden Phase von einer vergewaltigten Jungfrau beleidigen, der Arme und Zunge herausgerissen werden, deren Vergewaltiger von ihrem Vater erschlagen und in eine Pastete eingebacken werden, damit die Mutter dieser Männer sie isst. Ihr unwissenden insularen Puddinghirne, widerlichen Schismatiker, was wisst ihr denn von Kunst? Ach, ich pfeife auf euch und ich scheiße auf euren ewigen Frieden. Das gute Benehmen, Mr. Lope, das Gästen eurer Nation obliegt, verbietet uns, es dem schlechten Benehmen unserer Gastgeber gleichzutun. Unterdessen ist es unsere königliche Pflicht, aufzutreten. Me cago en vuestro rey, Marica. Ich pfeife auf euren geifernden Knabenschänder von schottischen König. Ich empfehle mich. Eine treffende Zusammenfassung. Was er über unser Stück sagt, hat etwas. Aber es ist zu spät, etwas zu ändern. Haben wir genug Schweineblut? Wässriges Zeug. Es geht nichts über das Blut eines englischen Schweins. Nun gut, agieren wir. Auftritt. Warum sollte Zorn still sein und Wut stumm? Ich bin bestimmt kein Kind, das ich mit gemeinen Gebeten die Übeltaten, die ich begangen habe, bereuen müsste. 10.000 schlimmere, als ich je begangen habe, würde ich vollbringen, wenn es nach meinem Willen ginge. Wenn ich in meinem Leben je eine gute Tat getan habe, dann bereue ich sie von ganzem Herzen. Erfolg, mein lieber Will. Mehr Schweineblut als Poesie. Die Engländer, verzeih, die Briten, Namen ist ganz gut. Hm? Du willst sagen, sie pennten. Hm. Welche Seite des Bettes nimmst du? Die, die den Vögeln des Morgens am nächsten ist. Wir müssen hier weg, es geht nicht mehr. Es war nicht weise, von seiner verwünschten Majestät uns hierhin zu schicken. Gott strafe den schottischen Säufer und Sodomiten. Gib Acht, was du sagst, Will. Diese schwarzbarocken Hilfsknechte, die alle kein Amt zu haben scheinen, könnten sich gut als Spitzel von King James herausstellen. Ja. Lass die Kerze aus, Dick. Wir vergeuden in Spanien gute Zeit, die wir besser damit verbrächten, in Stratford Schulden einzutreiben. Oder über den Erwerb von gutem Ackerland zu verhandeln. Und diese spanischen Flöhe beißen schlimmer als unsere englischen. Schlaf jetzt. Wie denn? Um Albträume zu durchleiden? Gestern Nacht hatte ich einen. Meine jüngere Tochter Judith, du weißt, die Unverheiratete, brachte ein völlig behaartes, buckliges Ungeheuer zur Welt. Aber dann wurde ich mit einem Traum von Stratford getröstet. Frische Luft und ländliches Essen. Bekömmlich. Aber in dieser verdammten Stadt wimmelt es von Puritanern, die Herrn Shakespeare oder Shakespeare hassen. Jeden Namen, nur nicht den richtigen. Ah, schlaf du in deiner verdammenswerten Unschuld. Oh, mein Magen kneift und knurrt. Wen pfeifen die aus? Uns, die Briten. Unsere schöne Kleidung muss ihnen vorkommen wie protestantische Überheblichkeit. Mir scheint, es ist unbesonnen, von meinem Lord Huntington seinen Buhlknaben in der Öffentlichkeit zu küssen und zu kosen. Das gilt hier als Sünde. Er tut es nur unserem königlichen Herrn gleich. Oh. Das nennen die Schatten. Hier ist es weniger sonnig als auf der anderen Seite. Probier mal diese Nüsse, Will. Meine Zähne sind kaum dazu gerüstet, sie zu knacken. Wen haben wir denn da? Mirad, amigos. Don Quixote selbst. Auf Rocinante. Der Ritter von der traurigen Gestalt. Ein Spottbild des Rittertums. Eine Rüstung aus Pappe. Der Helm kaputt und mit Kordel zusammengehalten. Gesplitterte Lanze. Und dieser arme Gaul. Räudig, die Knochen ragen durch die schwierige Haut. Oh je, oh je, oh je. Pero, Señor Shakespeare, usted no comprende. Der Spott ist beabsichtigt. Die Menge verehrt ihn. Der kleine, dicke Mann auf dem Esel, das ist Sancho Panza. Und wie immer mit zum Überlaufen vollem Weinschlauch. Auch er wird verehrt. Und nun tragen die beiden Mönche ihr Banner. Pax et Paupertas. Sie, Friede und Armut. Das ist, der Herr rette uns, nur zu wahr. Diese Figuren, sie kommen aus einem Buch? Sie, Senor, in der Tat. aber sie sind zu groß für ein Buch. Sie sind ihm entkommen, wie einer Prision, wie einem Gefängnis. Sie sind nur Schauspieler. Die Menge meint das nicht. Sie sind zu real, zu wirklich. Ein Buch ist nichts als ein Buch. Ein Spiel ist nichts als ein Spiel. Das Ganze hat etwas Gotteslästerliches. Meint ihr? Aber was ist dann Realidad? Was ist Wirklichkeit? Land kaufen. Malzsäcke gegen die nächste schlechte Ernte horten. Stimmt's nicht, Will? Das habe ich nie gesagt. Nur ab und zu. Oh, ahí viene el toro. Hier kommt der Stier. Oh, lieber Gott, nein. Aber er hat doch nur einen lahmen Gaul aufgespießt. Bloß ein Rosinante. Ich mache, dass ich hier rauskomme. Ich habe mehr als genug gesehen. Ich kann nichts Lustiges finden am ausgebreiteten Gedärm von Pferden. Lasst mich raus! Gott verfluch euch! Macht mir Platz! Lasst mich raus! Demasiado perverso. Wie bitte? Demasiado. Nun, er will damit sagen, dass euer Magen stark genug ist, um Blut und Gedärm im Theater zu vertragen, vor der Wirklichkeit aber zurückschreckt. Wie heute Nachmittag. Er sah euch die Corrida verlassen und dachte... Oh, perdonen, señores. Dies, verzeiht, ist Don Miguel de Cervantes Saavedra. Sir? Señor William Shakespeare. Shakespeare? No lo conozco. Darf ich ihm etwas geistige Nahrung anbieten? Wenn er es nicht verschmäht, eine Coppa de Vino mit jemandem zu teilen, der nicht seine Sprache spricht. Nein, nein, es spricht meine ja auch nicht. Os dispensaré in breve la hospitalidad que corresponde a un escritor de un país que, como se me dice, ya no se puede considerar como enemigo de España, por lo tanto de la humanidad. Er sagt, er wird euch die Gastfreundschaft erweisen, die einem Schreiberkollegen aus einem Land zusteht, das nicht mehr, wie man ihm sagt, als Feind Spaniens und somit als Feind der Menschheit zu Tengo betrachten mejor sei. Vino que la tinta omeada causante de dolores de vientre que ofrecíais sin duda alguna en una bodega. Er ist überzeugt, er hat einen besseren Wein als die Bauchschmerzen verursachende Tinte oder Pisse, die ihr zweifelsohne in einer Bodega anbieten würdet. Venid. Me duele la cabeza y debo acostarme pronto. Venid. Er hat Kopfschmerzen. Er bittet uns in sein Haus. Folgen wir ihm. Was fehlt ihm denn? Nun, sein Körper erinnert den Schmerz von den maurischen Galeeren. Gehen wir hinein. Por favor, caballeros. Dies ist ein maurischer Geruch. Knoblauch. Olivenöl. Gewürze. Ein maurischer Sattelstuhl. Und Bücher. Mehr als ich habe. Mindestens 100, möchte ich sagen. Und dies hier... Das Leben des Guzman von Alfarache. Guzman de Alfarache. Und der Autor ist Alemann? Sí. Ein Deutscher, nicht? No, no, no, no. Er heißt Alemann, ist aber durch und durch Spanisch. Este libro se ha editado 20 veces tan solo el año pasado. 20 Trata Auflagen. De un pícaro que crece a un mundo de granujas. Picaresco, si vos conocéis la palabra, lo cual dudo, satisface una profunda necesidad del alma española. La necesidad de ser despellejado y quemado por un Dios Padre airado que no mueve ni uno de sus divinos dedos para ayudar, como se nos dice, a su querida criatura, sino que por el contrario le pone obstáculos en su camino. Y al final de una vida miserable no hay descanso ni paz, solo un tormento eterno. Don Miguel, y... Perdone, Don Miguel, pero tengo que traducir un poco. Es handelt von einem Gaunerknaben, der in einer Gaunerwelt heranwächst. Picaresco, wenn ihr das Wort kennt. Es befriedigt ein tiefes Bedürfnis der spanischen Seele, das Bedürfnis von einem erzürnten Gottvater, die Haut über die Ohren gezogen zu bekommen und ausgebrannt zu werden von einem Gottvater, der keinen göttlichen Finger rührt, um seinem, wie man uns sagt, teuersten Geschöpf zu helfen, sondern ihm stattdessen lieber Stolpersteine in den Weg legt. Und am Ende eines jämmerlichen Lebens gibt es keine Rast, keinen Frieden. Nuestro pueblo ama esta clase de historias. Y esto era lo que esperaba de mí, cuando cambié el agotador e ingrato mundo del teatro por el tranquilo de la narración. Un Don Quijote destrozado, enojado y humillado, y una burla divina con sangre y los dientes rotos. En su lugar, les doy una comedia. Sí, sí. Ja, die Art Geschichte liebt unsere Nation. Und das erwartete sie von ihm, als er die zermürbende und undankbare Welt des Theaters gegen die gemächliche des Erzählens eintauschte. Einen Don Quixote durch eine Laune Gottes zerschlagen und verprellt und gebrochen, blutig und mit eingeschlagenen Zähnen. Doch stattdessen gibt er ihnen una comedia, eine Komödie. Comedia es, oder heißt es esta, la forma dramatica... Weniger, meno importante de la... Menos de la, importante. Ja, deja nuestro castellano en paz. Habla vuestra propia lengua atea y nórdica, que quiero pensar por lo menos dominaría un poco. Er sagt, lasst unser Kastilisch in Frieden. Sprecht eure eigene, gottlose, nördliche Sprache, die ihr zumindest, möchte er meinen, in geringem Maße beherrscht. Mit dem Abschluss des Friedens, Paz, heißt es sí, Paz? Sí, ja, Paz, kommt sí. Vielleicht ein größerer Austausch von Kenntnissen. Dice que con la paz tal vez tendrá un intercambio más. ¿Cómo puede haber paz? Os habéis apartado de la fe verdadera y os habéis pronunciado en contra de la lucha contra los musulmanes paganos. Esta es la única guerra que se expulsa al pagano islámico de los santos lugares, que se acaba con su poder en el mar Mediterráneo. Él vino aquí para ensuciar nuestro latín. A vosotros nunca os has invadido. Representáis en vuestras necias piezas teatrales sangre y canibalismo. Er hat recht. Er sagt, wie kann es Frieden geben? Ihr seid vom wahren Glauben abgewichen und habt euch gegen den Kampf mit dem heidnischen Muselmann entschieden. Dies ist der einzige Krieg, dass man den islamischen Heiden von den heiligen Städten vertreibt, dass man seine Macht im Mittelmeer bricht. Er kam her, um unser Latein zu verunreinigen. Euch hat er nie überfallen. Ihr spielt in euren lächerlichen Bühnenstücken mit Blut und Kannibalismus. Nur dies eine Mal, ich versichere es euch. Titus Andronicus ist keineswegs typisch. Wir haben das Problem der Sprachbarriere. Tenemos el problema de la barrera lingüística. La barrera se encuentra en el alma y no en la lengua y dientes. Sí, eso es verdad. Sois un miembro putrefado que fue apuntado del árbol del Cristo viviente. Die Barriere liegt in der Seele, nicht in Zunge und Zähnen. Ihr seid ein verdorrter Ast, der vom Baum des lebendigen Christentums abgeschnitten wurde. Verzeiht mir, dies sind seine Worte, nicht meine. Redet ihr mir nicht von der Seele? Nach eurem eigenen Eingeständnis sieht ihr Spanier Gott als schlechten Vater und den Menschen als Bestie, die nicht zu erlösen ist. Und die Seele wird von Priestern, die unbedingt ein Glaubensbekenntnis hören wollen, während die Flammen um das heulende Opfer züngeln, der Folter unterworfen. Redet ihr mir nicht von der Seele? Dice que el alma española es diferente de la iglesia. En alguna parte existe un buen Dios lejos de los sacerdotes gordos y de los verdugos flacos. Y... ¿Cómo buscamos aquel buen Dios? No a través de la tragedia de vidas destruidas, sino a través de la comedia. Es gibt einen guten Gott, weit weg von den fetten Priestern und den mageren Henkern. Und wie suchen wir jenen guten Gott? Nicht durch die Tragödie zerstörter Leben, sondern durch die Komödie. Los ingleses son en general incapaces de aceptar a Dios. No sufrís. Y no sois capaces de crear una comedia de lo que hay... In vuestro verde, moderado país. Die Engländer sind unfähig, Gott überhaupt anzunehmen. Ihr leidet nicht und ihr könnt keine Komödie aus dem machen, was es in eurem grünen und gemäßigten Lande gibt. Das er nie gesehen hat. Que usted jamás ha visto. Se os nota en la cara. con vuestra mirada dulce y vuestra piel tersa, no hay amargura en vuestro cáliz. Er sagt, er sieht es euch an. Euch mit dem sanften Blick und der glatten Haut. Bitterkeit ist nicht in eurem Kelch. Jetzt hören wir das schon wieder. Wir werden es immer wieder hören, dass wir nicht gelitten haben, wie die ausgepeitschten Moskowiter und die niedergeknüppelten Böhmen und die ausgehungerten Polen und ihr heulenden Spanier. Und dass folglich unsere Kunst nichts tauge. Wir sollten es satt haben. Und wir haben es jetzt satt. No puede creer un Don Quijote. Ihr könnt einen Don Quixote nicht erschaffen. Warum sollte ich? Oder sollten wir? Ich habe anderes geschaffen und werde noch anderes schaffen. Ich habe gute Komödien und desgleichen Tragödien geschrieben. Und die Tragödie ist das Höchste, das die Kunst des Dramatikers erreichen kann. Dice que la tragedia es el arte más grande que la comedia. No es cierto. No lo es y no lo será jamás. Dios es un comediante. Dios no sufre las trágicas consecuencias de un ser impuro. La tragedia es demasiado humana. La comedia es divina. Oh, me va a estallar la cabeza. Die Tragödie, sagt er, ist nicht das Höchste und wird es nie sein. Gott ist ein Komödiant. Gott erleidet nicht die tragischen Konsequenzen eines makelhaften Wesens. Die Tragödie ist allzu menschlich. Die Komödie ist göttlich. Oh, mi cabeza. Er sagt, sein Kopf bringt ihn um. Das sehe ich und höre ich. Wenn dies spanische Gastfreundschaft ist, habe ich genug davon. Sagt ihm, er rede überhaupt nicht komisch von der Komödie. Ihr, Sir, habt weder einen Hamlet noch einen Falstaff hervorgebracht. Meinetwegen kann er der Größere sein. Ich erhebe keinen Anspruch auf Größe. He de arrastrar mi dividida cabeza al dormitorio oscuro. Terminad vuestro vino y marchaos. Er sagt, er muss seinen gespaltenen Kopf ins verdunkelte Schlafzimmer schleppen. Wir sollen unseren Wein austrinken und verschwinden. Es gibt keinen Wein zum Austrinken. Nennen wir es ein Abendmahl in keinerlei Gestalt. Buenas noches, Don Miguel. Sein Buch. Wie könnte ich das lesen? Ihr müsstet nur Spanisch lernen. Dieser ewige Frieden. So viel hängt davon ab, wie lange es dauern wird, ihn zu schmieden. Ich könnte euch das eine oder andere aus dem Buch übersetzen, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt. Könnte man ein Stück daraus machen? Ein Stück? No, no es posible. Das geht nicht. Sein Umfang ist ja gerade sein Vorzug. Den langen Weg von Don und Sancho könntet ihr nicht in euren 2 Stunden hin und her auf der Bühne einfangen. Es liegt in der Natur eines Stückes, dass es kurz ist. Ist Poesie darin? Nun, er erzählt die Geschichte einfach. Er hat nicht eure Begabung der Schärfe und Lebendigkeit, aber er bedarf ihr auch nicht. Also kein Dichter? Nicht wie ihr einer seid. Immerhin. Aber Dichtung gehört nicht in eine Arena und entlockt den Gründlingen liebevolle Zurufe. Ach, das verdrießt euch. Dass sie aus dem Buch springen und unverdünnte Luft atmen. Ein bisschen. Ich denke, wir sagen hier gute Nacht. Ihr scheint mir zu bedrückt, Amigo, um schlafen zu können. Unser Treffen heute Abend war keine gute Sache. Ich will eine Stunde oder so alleine spazieren gehen und brüten. Nachdenken, wollte ich sagen. Como usted quiere. Pero habt Acht vor Banditen und Halsabschneidern. Das sagt ihr einem Londoner? Gute Nacht, alsdann. Hasta mañana. Komm, wach auf. Steh auf! Es gibt viel zu tun. Ja, wer, was? Ach, du bist's. Wie war die Komödie der Irrungen gestern Abend? Oh, lass mich schlafen. Wach auf. Wie? Ach so, ja, es ging. Sie hat bestätigt, dass die Stückeschreiber Englands Händler sind mit kleinem Bier und leichtem Lachen. Oh, ich könnte kleines Bier vertragen. Nein, einen heißen Punsch. Es gibt viel zu tun. Ich muss sie zusammenrufen. Ich werde Punsch für alle bestellen. Wozu dies? Ich schmeiße sie aus dem Bett mitsamt den Huren und Jungs, die sie aufgegabelt haben. Wir treffen uns draußen unter der aufgehenden Sonne unter dem Maulbeerbaum. Wozu soll das gut sein? Ihr werdet es alle hören. Warte. Ruhe jetzt! Ruhe, setzt euch! Will wird jetzt in einer Sache zu euch sprechen, die, wie er sagt, von großer Bedeutung ist. Ja. Ja. Ja. Morgen spielen wir Hamlet. Ruhe! Also, morgen spielen wir Hamlet. Aber etwas anders als bisher. Denn wir bringen Sir John Falstaff und seine Mandarin unter. Was? Wundert euch nicht und verschreckt euch auch nicht. Es ist alles ganz leicht zu bewerkstelligen. Denn Hamlet bleibt, was er ist. Bis zu der Stelle, wo der Prinz nach England geschickt wird, um dort auf Befehl des Königs ermordet zu werden. Schreibt es mit. Jack Underwood. Ich schreib ja in schon. In England hört er, nachdem er das Todesurteil gelesen und vernichtet hat, dass das dänische Heer in England einmarschieren will, weil es seine Steuern nicht bezahlt hat. Die spielt, wie ihr euch wohl erinnert, in der fernen Vergangenheit und es muss Danegeld gezahlt werden. Der Krieg fällt aus auf die Nachricht hin, dass König Claudius an seinen diversen Genusssüchten starb. Hamlet bricht auf nach Helsingö, um den Thron zu besteigen, doch Claudius hat falsche Nachricht geschickt, damit Hamlet zurückkehre und auf dänischem Boden hingemacht werde. Falstaff und seine Mann folgen ihm nach Dänemark, werden aber am Ende abgewimmelt. Alles endet wie zuvor. Außer, dass Hamlet lebt und Fortinbras seinen Anspruch auf den Thron unterstützt. Ihr seht also, es gibt nicht viel zu ändern, wohl aber etwas hinzuzufügen. Wir werden ein Stück von ungefähr 7 Stunden Spieldauer haben. Na, wenn es Ihnen nicht gefällt, sollen Sie uns nach Hause schicken. Möglichst über Land. Ich habe nicht übel Lust, mir die Stadt Roussillon anzuschauen. Ich spiele mit der Idee, dort ein Stück anzusiedeln. Ende gut, alles gut. Noch Fragen? Ja, also, William, das hat sich schon lange angebahnt. Es geht nicht. Ich fahre so. Ruhe! Ich reise ab. Wie denn, verdammt nochmal? Was Will vorschlägt, hat viel für sich. Sie können uns dann nicht mehr mangelnde Gewichtigkeit vorwerfen und über unseren blutigen Schuljungenwitz höhnen. Und beim nächsten Stierkampf werden Hamlet und Falstaff Seite an Seite durch die Arena reiten. Was die können wir auch. Aber denkt daran, Prinz Hamlet überlebt. Es ist also keine Tragödie. Es mag wohl das beste Stück werden, was wir je aufführten. Das längste auf jeden Fall. Kommt jetzt. An die Arbeit. Die Wahlstatt hier schreit Mord. Oh, stolzer Tod, welch Fest geht vor in deiner ewigen Zelle, dass du auf einen Schlag so viele Fürsten so blutig trafst? Einen König, ja, und eine Königin. Doch bleibe dieser eine wahre Prinz. Nun sprecht, weshalb kommt ihr? Heil, König Herr. Ihr kennt mich. Mein König. Prinz des Gleichen. Prinz Fortinbras. Ja, gepökelt und gewürzt. Ich habe alte Rechte an dies Reich, die anzusprechen, mich mein Vorteil heißt. Doch da ich die notwendige Reinigung eines Tyrannenfluchs vollbracht sehe, begrüße ich euch. König. König Hamlet. König Hamlet. Mich noch mein Herzensjunge erhabener Ruhmensspross. Horatio. Den ich hiermit zum Kanzler ernenne, spreche hier mit diesem Ton. Nimmst du das Israel, die ich erlesen, den irren Hamlet, vortäuschst in dein Zeus, dann kommt in euch sein, dass du mir warst, der Lehrer, der Leiter meiner Seele. Steht an dem Schall, dahin bann ich dich bei Todesstrafe. Dann lebe der ewige Friede. Egal von was. Schreibt ihr uns eine komische Defizienz zu? Pregunta si los ingleses no entienden nada del cómico. Es demasiado lungo. Er sagt, es war zu lang. Ihr solltet zum Barbier mit dem Bart, den ihr habt. Como? Oh, no importa. No ho entendido ninguna palabra. Er sagt, er hat kein einziges Wort verstanden. Dies ist eure Tragödie. Sind wir alle versammelt, meine Herren Gesandten? Sí, señor. Sí, estamos todos. Es ist etwas spät für unsere tägliche Plauderei. Mich dünkt, wir haben alle lange geschlafen. Sir Philip, soll es noch mehr von diesen endlosen Komödien geben? Es wurde angeregt, dass die Komödie von Hamlet allabendlich aufgeführt wird, damit ihr vielfältiger und widersprüchlicher Bedeutungsreichtum besser aufgenommen werden kann. Ihr scheint über diese Aussicht froh zu sein. Oh, ich schlafe bei diesen Gelegenheiten immer, Dr. Guzman. Es geht eigentlich, dünkt mich, um Folgendes. Dass es sich für uns schickt, unsere Vertragsbedingungen für den ewigen Frieden hurtig aufzusetzen. Ich gewinne langsam den Eindruck, dass die guten Leute von Valladolid nicht traurig sein werden, unsere Abordnung scheiden zu sehen. Deshalb gereicht es uns allen zum Vorteil, wenn wir uns sputen und zum Ende kommen. Amen. Ich sehe keinen Grund, warum die Reinschrift in beiden Sprachen nicht morgen Abend fertig sein sollte. Wir wissen die Ehre wohl zu schätzen, die Ihr König Jaime... Ihr König James uns erweist, indem er uns seine Schauspieltruppe zu unseren Ergötzen schickt. Pero el vaso ya está lleno. Genug ist genug. Viele Dinge dauern zu lange, Dr. Guzman. Wir sollten ein gesundes Verfahren zur schnellen Erledigung finden. Ja. An die Arbeit, meine Lords und Gentlemen. Empecemos el trabajo. Senior Shakespeare drückt sein Missfallen an unserer nationalen Freizeitbeschäftigung durch völlige Abwesenheit aus. Er hat Spanien bereits verlassen. Por qué? Zu Pferd. Es wird ein Ritt von vielen Wochen sein, bis er Calais erreicht. Zweifelsohne wird er viel zu sehen bekommen und zu leiden. Hier kommen unsere Nationalhelden. Oh, nein, Pero como? Eso no es Don Quijote. Das ist auch nicht Sancho Panza. Oh, no. Oh ja, es ist Prinz Hamlet. gefolgt von Sir John Falstaff. Und die beiden, die das Banner tragen, sind Pistel und Barlow. Ich hoffe, ihr Spanisch ist korrekt. Vivan las mujeres. No, amigo. Vivan las muchachas y el vino españoles. Gut. Exacto. Drollig. Etwas frivol. Aber es wird seinen Zweck tun. Die Menge ist verdutzt. Aber sie scheint zufrieden. Sie halten es für einen britischen Tribut an eine spanische Institution. Ihr stellt den Don und Sancho dar, glauben Sie, wenn auch ohne große Akkuratesse. Doch es wird seinen Zweck tun. Dem armen Will würde es nicht gefallen. Ah, jetzt geht es los. Arme Will. 11 Jahre sind vergangen und der ewige Frieden ist immer noch nicht gebrochen. Wird er wahrscheinlich auch nicht, Senor Burbage. Der Unsinn der Religionskriege ist wahrscheinlich vorüber. Aber niemand kann sich sicher sein. Für euch, querido amigo, wird es neue Feinde geben. Holland, Frankreich. Handel, nicht glauben. Verzeiht. Dies ist Herr Burbage, denke ich. Madame? Bei meinem einzigen Besuch in London sah und hörte ich euch in einem Stück meines armen Vaters. Und dies ist Don Manuel de... Don Manuel de Pulgar Garganta, Signora. Oh. Ihr seid also die Tochter. Miranda? Perdita? Susanna, bitte. Verzeiht. Das ist mein Mann, Dr. Hall. Sie sind Spanier? Si, Signor. Folglich ein Papist? Das ist ein ziemlicher Affront für das kalvinistische Stratford. Nur ein halber Spanier, Senor. Englische Mutter. Und was den Papisten betrifft, nun, ich glaube, das Taufwasser ist mittlerweile getrocknet. Mein Skeptizismo europeo, mein europäischer Skeptizismus wird eurem schwarz gekleideten Landadel genauso wenig gefallen. Ja, die Schwarzröcke. Große Verkünder der Tugend. Alles ist verboten. Vergnügen ist eine Sünde, es sei denn, das Vergnügen des Geldverdienens. Der Wohlstand eines Mannes ist Ausdruck seiner Errettung. Er gilt als ein Wink Gottes. Das Klingeln des Geldes ist die Musik der Auserwählten. Es ist eine neue Art Mensch. Sie verachten das Land und verherrlichen den Handel. Sie werden ein neues England errichten. Kein lustiges, gemütliches. Ein neues Europa vielleicht? Mit Ginebra? Mit Genf als Hauptstadt? Gehört ihr einer Glaubensgemeinschaft an, Doktor? Ich nehme an, ihr seid kein Doktor der Theologie. Der Heilkunde, Sir. Ich pflege Körper, nicht Seelen. Oder besser gesagt, ich versuche, die Natur nicht zu hindern, wenn sie die heilt, die Übermut und Laster krank gemacht haben. Kommt, Sir, es ist nicht alles Laster und Übermut. Ich spreche von meinen Patienten. Den Exzessen der Wohlhabenden, Darmentleerung, Aderlass, Kräutertee. Auch flicke ich gebrochene Glieder, ziehe faule Zähne, mache Breiumschläge auf syphilitische Geschwüre und so weiter. Ich nehme an, ihr wart der Arzt eures großen Schwiegervaters. Groß? Große Männer regieren Länder. Sie stolzieren nicht auf der Bühne herum und geben Lügen von sich, um den Müßiggängern zu gefallen. Das geht gegen mich. Ich wollte euch nicht beleidigen, Herr Burbage. Ich übertreibe, das ist wahr, doch groß ist ein zu großes Wort für einen, der einem bloßen Gewerbe nachgeht. Und dieser verstorbene, bloße Gewerbetreibende, habt ihr ihn gepflegt? Ich habe ihn gepflegt. Darf man sich nach der Krankheit erkundigen, die ihm den Tod brachte? Nicht in Gegenwart meiner lieben Frau. Das ist eine heikle Angelegenheit. Er glaubte an die Wahrheit. Du kannst ruhig alles erzählen. Es wird vieles erklären. Einschließlich des Benehmens meiner Mutter. Ich muss mich für sie entschuldigen. Sie hätte den Trauergästen zumindest Kuchen und Ale anbieten sollen. Ihre Unhöflichkeit bedarf der Erklärung. Wir machen die Honneurs, Susanna. Gentlemen, wenn Sie mir bitte folgen wollen? Gerne, Herr Doktor. Encantado. Gentlemen, ihr werdet den Gestank nach Abführmitteln und Arzneien verzeihen. Ich lebe mit meinem Gewerbe. Ein ausgestopftes Krokodil. Und was ist das für ein Totenkopf? Er wurde auf dem Friedhof aufgeworfen. Anonym. Er ist Ausdruck der uns allen eigenen Menschlichkeit. Was dürfen wir anbieten? Malvasier? Rheinwein? Sherry? Sherry, ihr auch. Erinnerung an Spanien, Hommage an einen großen Mann, der in Literweise soff. Falstaff? Ein Produkt der Einbildung. Reine Erfindung, er hat nie gelebt. Eure ganze Vergangenheit ist eine von euren Schauspielerlügen. Dann mache ich sie zur Gegenwart. Er lebt, er wird leben. Ein Geschöpf wie eins von Gott. Er ist eine Seele. Fleisch ist leicht gegeben. Ich könnte es jetzt geben. Bitte, meine Herren. Gesundheit euch allen. Salut. Desgleichen Beileid. Doch wir feiern die Lebenden. Hamlet und Falstaff schlafen, bis sie wieder hervorgerufen werden. Wie euer dünner Ritter und sein dicker Stallmeister. Das ist eine schöne Frage für die Metaphysik, nicht wahr? Wie die Geschöpfe eines Menschen lebendiger sein können als der Mensch selbst. Cervantes und ihr verstorbener Vater, Signora, beide schufen Menschen. Sagt, was ihr wollt, sie sind lebendiger als viele, die durch die Straßen laufen. Eure Bibel hier scheint mich stillschweigend zu tadeln. Das Buch ist verdammt schwer. Oh, perdone, das ist ein unziemliches Wort. Göttlich schwer, wollte ich sagen. Das ist unsere neue Bibel. Gerade 5 Jahre alt. Sie kam 1611 aus der Druckerei. Im gleichen Jahr wie Sheltons Übersetzung des Don Quixote. 2 schwere Bücher in einem Jahr. Aber nicht als Rivalen, Gott verhüte, dass ich das bloß denken sollte. Vater las euer Buch. Er hat viel darüber gebrütet. Er sprach von einem spanischen Sieg ohne Blut. Was das andere betrifft, ist er darin enthalten. Er enthalten in der Bibel? Ich auch übrigens. Und ich meine nicht bloß die Geschichte von Susanna und den Ältesten. Ich meine den Namen. No comprendo, Signora. Wenn ihr den Psalm 46 aufschlagt, dann werdet ihr sehen, dass das 46. Wort vom Anfang Shake und das 46. Wort vom Ende Spear ist. Das ist kein Wunder. Mein Vater beschloss, seinen Namen in einem ewigen Buch verewigt zu haben. Pero no es posible. Wie konnte das geschehen? 1610, als die Probedrucke fertig waren, hat man die poetischen Teile des Heiligen Buches Dichtern gegeben. Nicht Männern der Religion, sondern Männern des Wortes. Sie sollten sehen, ob man die Übersetzung verbessern konnte. Auch Will bekam einen Abzug. Pero es impossible. Er konnte kaum Griechisch und kaum Hebräisch. Das spielte keine Rolle. Ich entsinne mich gut, was geschah. Will sagte zu mir, sehr betrunken... Verzeiht, das war er nie. Stimmt, übermäßiges Trinken war nie eines seiner Laster. Bei dieser Gelegenheit, wenn ihr erlaubt, hatte er manchen Pokal bis zur Neige geleert, aber kurz danach auch schreckliche Schmerzen. Er war in keiner guten Verfassung. Dieses Buch Don Quixote geisterte ihm im Kopf herum. Hier sei ein Buch, sagte er, dessen Verfasser nicht vergessen würde. Aber was hatte er, der arme Will, getan, dass der Ewigkeit die Stirn bieten würde? Da wir es riskieren, seinen Fluch auf uns zu laden, weil wir seine Knochen durchstöbern, können wir hinzufügen, dass seine Frau, die geschätzte, aber grimmige Mutter meiner lieben Susanna hier, diese Sünde zu seinen bereits begangenen hinzuzählte. Sie will diese Bibel nicht in ihrem Haus haben. Sie wollte sie sowieso nicht haben, weil sie zu den Puritanern gehört, die Könige hassen und nach einer göttlichen Republik schreien. Die King-James-Bibel nie, die Genfer-Bibel immer. Begangene Sünden, sagt ihr. Verzeiht, ich möchte nicht zu Indiskretionen verlocken, aber... Eine der Sünden, die ihr nicht als Sünde bezeichnen würdet. Er wurde nämlich zum Anhänger Roms. Nun, das würde ich nicht mehr als Suche nach der wahren Erleuchtung bezeichnen. Ich bin, wie ich bereits sagte, Skeptiker geworden. Ich habe in Spanien zu viel Folter und Feuer gesehen. Deshalb habe ich mich auch im Land meiner Mutter niedergelassen. Hier gibt es, weiß Gott, genug Folter und Feuer. Querido amigo, ihr habt nicht die Inquisition bei der Arbeit gesehen. Sie sagten, er wandte sich also dem alten Glauben zu? Ja, verschwiegen, diskret. Mit katholischen Messen in Tavernen und Kellern. Er war Europäer geworden. Er hatte die Christenheit gesehen, von der England sich mutwillig, verzeiht meine Worte, mutwillig abgetrennt hatte. Er wollte zu Europa gehören, wie einst sein Land. Dies wäre nicht geschehen, wäre er nicht nach Spanien gekommen. Wir, Sir, sind eine Insel. Die Natur hat uns abgetrennt. Unser Kontinent liegt nicht im Osten, sondern im Westen. Wir sind erwachsen und dürfen die Nabelschnur durchschneiden, die uns mit Rom verband. Und mit Athen verband. Mit Platon und Aristoteles, wie auch mit Vergil, Ovid, Cicero. Cervantes. Warum nicht? Por qué no? Ich für meinen Teil, amigo, ich kann hier wohnen, aber ich werde nie ein Engländer werden. Ich bin ein Glied des großen Körpers Europa. Ach, eine alte Mutter jenseits der fruchtbaren Jahre. Wir werden dem, was da im Westen sprießt, eine größere Mutter werden. Dort gibt es ein riesiges Land, das mit englischen, verzeiht mir, britischen Seelen versehen werden soll. Man gibt mir Zeichen aus der Küche. Ich muss euch eine Weile verlassen. Umso mehr Mut habt ihr vielleicht, ungezwungen von der wahren Sünde zu sprechen. Auf euer Wohl, Gentlemen. Salut. Prosit. Der große Mann, wie ihr ihn nennt, kam schwer mit Krankheit beladen aus Europa zurück. Aus Frankreich, um genau zu sein. Er drang zu tief ein in das, was er für das heilige Fleisch Europas hielt. Es ist was Französisches. Es war in der Tat heiliges Fleisch, in dem Sinn, dass es sich um ein scheinheiliges Nönnchen handelte. Ich verstehe nicht. Scheinheiliges Nönnchen ist ein Spitzname für eine Dirne oder Hure oder Liebedienerin. Will kam mit der Lustseuche nach Hause. Er gab ihr einen eleganteren Namen. Welchen Namen? Wir Ärzte verwenden ihn. Den poetischen Namen Syphilis. Und daran starb er? Wer weiß. Er starb an vielem. Ich würde jedoch sagen, dass alles auf eins hinausläuft. Er starb an der Krankheit der falschen Liebe. Und genau das ist Europa für uns. Ein Krankheitsherd. Gott sei Dank, wir haben das Wasser um uns herum. Dieses Meer ist sehr schmal. Die schlimmere Krankheit ist die Krankheit der Isolation, Senor. Ihr werdet gezwungen sein, euch wieder in Europa einzugliedern. Um uns Syphilis und Katholizismus zu holen? No. Das ist unpassend, Herr Doktor. Ich habe viel über diese beiden nachgedacht, die durch die Stierkampfarena in Valladolid trabten, Don Quixote und Sancho. Sie sind gewissermaßen europäisch, aber Hamlet und Falstaff sind auch europäisch. Hamlet täuscht Wahnsinn vor, aber Don Quixote ist wirklich wahnsinnig. Er lebt in einer ritterlichen Vergangenheit. Doch das Rittertum ist tot und das Zeitalter der starrköpfigen Praktiker ist angebrochen. Schwarz gewandet, ohne zu lächeln, doch bereit, sich über das Quixotische auszuschütten vor Lachen. Und wer ist Sancho Panza? Jeder dicke Bauer, der sein Saufen und seinen Hammelbraten liebt. Zumindest hat euer Sir John Falstaff den Verstand, das Rittertum zurückzuweisen und an seine Stelle das Recht des Menschen zu setzen, seinen eigenen Weg zu gehen. Und Hamlet? Sieh, ich bin Hamlet geworden. Skeptisch, mir bewusst, dass Handlung nirgendwo hinführt, gelähmt zwischen der Vergangenheit und der Zukunft stehend. In einem neuen Europa werden wir mehr brauchen als einen Don Quixote. Wir brauchen einen Mann, der es lehren wird, neu zu denken und zu fühlen. Der braucht keine komische Prozession durch eine Stierkampfarena. Und doch stirbt er ohne ein Buch, das seinen Namen trägt. Ihm blieb nur der Trick mit dem Psalm. Welcher war es noch einmal? Der 46. 46. Ihr wart nicht in London, als das Globe Theater niederbrannte. No, no me acuerdo. Als das Strohdach des Theaters durch das Abfeuern einer Kanone Feuer fing, eilten sie sogleich zu dem Schrank, in dem unsere Stücke, Wills Stücke, aufbewahrt wurden. Sie kamen versenkt heraus, die Stücke in den Armen geborgen. Manche waren unwiderruflich zerstört. Andere wurden gerettet. Damals sagte ich bereits, lasst uns ein gedrucktes Buch daraus machen, damit sie besser erhalten werden können. aber ich wurde ausgelacht. Wer würde schon einen dicken Folianten mit Bühnenstücken kaufen? Ihr müsst es tun. Ihr habt bis jetzt nur zwei wirklich wertvolle Bücher. Eure Bibel und unseren Don Quixote. Ihr braucht die Dreifaltigkeit. Die drei heiligen Bücher des neuen Europa. Es muss geschehen. Tut es. Meint ihr das ernst? Sì, hombre, sì. Die gesammelten theatralischen Divertimentos eines syphilitischen Papisten, dessen Name in der Bibel steht. Es gibt Verrückteres auf der Welt, aber nicht viel. Ihr lacht über den Vorschlag. Nennt es nicht Lachen. Aber ich höre Lachen auf der Straße näher kommen. Wir hören es jeden Tag. Das Lachen des alltäglichen Wahnsinns. Wahnsinn? Kein Wahnsinn, den die Medizin heilen kann. Ich sehe keinen Wahnsinn auf der Straße. Aber ich höre das Lachen. Ich kenne dieses Lachen. Es ist nicht möglich. Nur es ist possible. Auch ich kenne es. Sprach er nicht von einem Gott, der über unsere Torheit lacht? Will hat das nie getan. Mir gefällt das nicht. Tut es, hombre. Os supplico, tut es. Wenn uns etwas am Lachen der Welt läge, würde nichts geschehen. Dies ist nicht das Lachen der Welt. Das Treffen in Valladolid. Von Anthony Burgess. Aus dem Englischen von Karin Graf. Dramatis Personae. Die britischen Schauspieler William Shakespeare, Gentleman, Gerd Baltus. Richard Burbage, allemal Gentleman, Otto Sander. Die zweisprachigen Spanier Don Manuel de Pulgar Garganta, Reinhard von Stolzmann, Señor Lope de Vega, Peter Lehmann, Dr. Guzman, Juan Porres. Die einsprachigen Spanier, Don Miguel de Cervantes, Derval de Faria, ein spanischer Schauspieler, Roberto Baliari Sust. Ein lateinsprechender Spanier, der Bischof von Valladolid, Josef Meinerzhagen. Die britischen Gesandten, der Earl of Rutland, Gerd Hauke, Sir Philip Spender, Alf Maholm. Die Bürger von Stratford, Frau Anne Shakespeare, Anke Tickmeyer, Frau Susanna Hall, Angelika Thomas, Dr. Hall, Dietrich Holinderbäumer. Die englischen, britischen Gefolgsleute und die Bürger von Valladolid, Hajo Förster, Klaus Janssen, Johannes Lepper, Markus Rührer, Thorsten Runo und Rudolf Schwarz. Ton Karl-Heinz Stevens und Jeanette Wirz-Fabian. Produktionsassistenz Piet van der Steen. Regieassistenz Michael Schlimgen. Regie Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahre 1991.